Daten, den Sechser starten. Frank White ist back und macht Stress auf den Straßen. Schlampe steigt ein jetzt, Sex auf dem Rücksitz. Blowjobs im Beamer, jetzt ist sie glücklich. Spritze die Dekolleté voll, lass den BMW rollen. M6 Power, während sie von AMG träumen. Autos, die mein Shit spielen, Kids, die mein Shit dealen. Junge, das ist Schöneberg, Rapper sind gefickt hier. Illegales Leben, breche das Gesetz denn. Sitze hinterm Lenkrad, schutzsichere Westen. Bang, bang, bisse diese Rapper nicht für Promo. Megastar, alles was ich mache ist in Slow-Mo. Cash in mein Kofferraum, Cash in mein Kofferraum. Dieser Heimjunge wuchs in der Gosse auf. Keiner kommt klar mit mir, weil du nicht dasselbe kannst. Bist du neidisch auf den Felgenglanz. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du. Sechser und Siebener, legt Bitches tiefer. Macht was ihr wollt, Mann, ich bleib schwer ziehbar. Scheine sind lila, Qualm von der Shisha. Pumpgun für dich, ein zu kleines Kaliber. Ja, du verkaufst mehr Platten als Flair. Mir scheißegal, denn mein Kreuz, es ist breit der. Guck's auf den Glastisch, guck's auf Kreditkarten. Mach nicht auf G, denn dein Auto ist Mietwagen. Pass nicht ins Raster, Schlampe, mach Platz da. Der Lack hat ein Kratzer, ich fick dich, du Bastard. Breite Schultern, duck dich, du Waschlappen. Mit deinem Merch putz ich nicht mal meine Radkappen. Schlampe, steig ein jetzt, ich hol dich zu Hause. Gib ihr den Laufpass, wenn sie schlecht gesaugt hat. Keiner kommt klar mit mir, weil du nicht dasselbe kannst. Bist du neidisch auf den Felgenglanz. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du. Frank, Baby, ich schwöre, keiner fickt mich so wie du, keiner fickt mich so wie du.